Zeit aus der Taufe gehoben. Haben alles Wissen hineingesteckt. Haben alles bedacht, was passieren kann. Etwas haben wir nicht bedacht. Ein Team aus den Besten hat dich gemacht. Bist mehr für uns, nicht nur ein Ding. Etwas haben wir nicht bedacht. Das Wort wollten wir redefinieren, erfanden die Technik, machten es mal. Menschliches Versagen hieß unser Freispruch. Im Traum ich in die Augen der Opfer sah. Das Wort wollten wir redefinieren, erfanden die Technik, machten es mal. Menschliches Versagen hieß unser Freispruch.